mach hoch die Tür, die Tor mach weit, schon kommt der Islamist vorbei. Dann macht sich hier der Mufti breit und macht aus Deutschland sein eigenes Reich. Die Scharia er mit sich bringt und auch gleich noch sein Frau und sein Kind.